Abschnitt 7 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 3 – Das Schneeschuhlaufen, die Entwicklung und die Geschichte dieser Kunst, Teil 2. Heutzutage haben sich die Schneeschuhe in ganz Norwegen eingebürgert, vom Nordkap bis Lindesnes. Am wenigsten Verwendung hat man im Westlande für diesen Sport, da die Schneeverhältnisse an manchen Stellen nicht günstig dafür sind. Fasst man das ganze norwegische Volk zusammen, so gibt es wohl verhältnismäßig wenig Männer oder Knaben, welche die Schneeschuhe nicht kennen und nicht auf ihren Gebrauch angewiesen sind. Auch ein nicht unwesentlicher Teil der weiblichen Bevölkerung versteht heutzutage die Führung der Schneeschuhe ebenso gut wie zu Olaus Magnus Zeiten 1555, Zitat, da man Frauen mit ebenso großer Gewandtheit, wenn nicht gar mit noch größerer, wie Männer auf Jagd gehen sah. Zitat Ende. Zum Glück für die Nation ist der Schneeschuhlauf in steter Entwicklung begriffen. Von Telemarken und Christiana und Umgegend pflegen die tüchtigsten Schneeschuhläufer zu kommen. Aber in Österdalen, in Oblandene, in Numedalen, Hallingdalen, Valders, Gudbrandsdalen, in der Gegend von Trondheim und in Nordland und Finnmarken findet man ebenfalls tüchtige Schneeschuhläufer. In Schweden, wo die Schneeschuhe von den Lappen zwar zur selben Zeit wie in Norwegen eingeführt wurden, ist das Schneeschuhlaufen weit weniger entwickelt. Es ist ja auch ganz natürlich, dass Norwegen mit seinen zahlreichen Gebirgsdörfern bessere und zahlreichere Schneeschuhläufer hervorbringen musste als das weit flachere Schweden, wo die Schneeschuhe fast ausschließlich nur in den nördlichen Gegenden bis zu Hälsingeland, Dalarne und dem nördlichen Värmland bekannt sind und benutzt werden. Das Aufblühen dieses Sports in Norwegen während der letzten Jahre hat jedoch dazu beigetragen, dass man auch in südlicher gelegenen Städten mit Stockholm an der Spitze begonnen hat, den Schneeschuhsport einzuführen. Von den Norwegern wurde das Schneeschuhlaufen schon in alten Zeiten in Island eingeführt, doch scheint es dort fast wieder in Vergessenheit geraten zu sein, denn nirgends wird es in den isländischen Sagen erwähnt, während die Isländer, die nach Norwegen kommen, häufig das Schneeschuhlaufen schildern. Im vorigen Jahrhundert war das Schneeschuhlaufen dort dermaßen in Verfall geraten, dass eine königliche Resolution vom Jahr 1780 eine Prämie für einen einzigen norwegischen Mann, der die Kunst besaß, aussetzte, nämlich für den Handelsgehöfen Buch auf Husavik, damit er drei andere darin unterweisen sollte. Das Schneeschuhlaufen wird dort oben jedoch niemals eine hohe Stufe erreichen. So zum Beispiel pflegt man die Schneeschuhe dort nicht an den Füßen festzubinden, was ganz notwendig ist, wenn man die volle Herrschaft über dieselben erlangen will. Man hat mir freilich gesagt, dass dort oben im Nordlande einzelne Isländer eine ziemliche Tüchtigkeit erlangt haben sollen. Ich möchte indessen nicht dafür einstehen, dass bei dieser Beurteilung der norwegische Maßstab angelegt worden ist. Nach den Mitteilungen, die ich vom Kandidaten A. Hansen erhalten habe, der Island im Jahre 1882 bereiste, liegen in der Mitte der Insel Höfe, die den ganzen Winter von der Außenwelt abgeschnitten sind, weil die Leute die Benutzung der Schneeschuhe nicht kennen. In Grönland ist das Schneeschuhlaufen wahrscheinlich erst sehr spät von Norwegern eingeführt worden. Es scheint dort nirgends bekannt gewesen zu sein, als Egede im Jahre 1721 nach Grönland kam. Aber seine gewandten Söhne, die ja aus dem Nordland stammten, führten die Schneeschuhe bereits im Jahre 1722 ein. In Paul Egedes Tagebuch heißt es, Zitat, die grönländische Jugend mochte uns gern zum Besten haben. Dagegen konnten wir uns rühmen, dass wir auf Schlittschuhen oder Schneeschuhen laufen konnten. Zitat Ende. Das Schneeschuhlaufen wird jetzt teils von den dort ansässigen Dänen, teils von den Eskimos betrieben. Aber zu etwas Besonderem hat es bis dahin niemand gebracht. Die Schneeschuhe haben dort niemals festen Fuß gefasst. Sie werden mehr als Spielzeug zum Zeitvertreib in müßigen Stunden betrachtet. Nur selten werden sie während des Winters zur Jagd benutzt. Der Eskimo, der sich hauptsächlich auf der See aufhält, hat den großen Vorteil nicht begriffen, der ihm dadurch erwachsen kann, und es geschieht nur ganz ausnahmsweise, dass er ein Rentier auf Schneeschuhen verfolgt. Einige Male kam es allerdings vor, während ich mich in Grönland aufhielt. In Amerika kannte man die Schneeschuhe ursprünglich nicht. In letzterer Zeit sind sie freilich von den Skandinaviern in mehreren Gegenden, besonders in den nördlichen, eingeführt worden. So erzählte mir der bekannte norwegische Reisende Kapitän A. Jacobsen, dass die Bevölkerung in einem Teil der Rocky Mountains, wo im Winter viel Schnee fällt und besonders die Bergleute, seit langer Zeit Schneeschuhe verwendet haben, hauptsächlich zur Beförderung der Post zwischen entlegenen Bergwerkskompanien und Dörfern. Die meisten dieser Postboten sollen Skandinavier sein. In Wisconsin, Minnesota und den benachbarten Gegenden ist das Schneeschuhlaufen durch Norweger eingeführt. An manchen Orten werden sogar jährliche Wettrennen veranstaltet. In Kalifornien sind die Schneeschuhe jetzt ebenfalls bekannt und eingebürgert. Auch für die Eisenbahnanlagen in den Cordilleras zwischen Argentinien und Chile suchte man vor kurzem norwegische Schneeschuhläufer. Fußnote: Aus dem Jahrbuch des norwegischen Touristenvereins für das Jahr 1889 ersehe ich, dass in einem Artikel über den größten Wasserfall der Erde von A. G. Gullemar mitgeteilt wird, in Klammern Seite 17, dass es in Australien keinen Schnee gibt, ausgenommen im Winter auf dem Berge Kosciuszko und den umliegenden Hochlanden und den Gipfeln der südaustralischen Alpen, wo Schneeschuhe, die den norwegischen Ski sehr ähnlich sind, von fast allen Bauern in der Gebirgsgegend um Kiandra benutzt werden. Es verlautet nichts darüber, woher diese Schneeschuhe gekommen sind, aber es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass sie vor nicht gar langer Zeit von den Skandinaviern eingeführt worden sind. Ende der Fußnote. Im Kriege haben die Schneeschuhe in Skandinavien häufig Verwendung gefunden. Das ist ja auch ganz selbstverständlich, da die Schneeschuhe auf einem Winterfeldzug natürlich große Vorteile bieten müssen. Olaus Magni stellt auf seiner berühmten Karte über den Norden aus dem Jahre 1539 die Finnen auf Schneeschuhen mit den Helsingern zu König Frodes Zeit kriegführend dar. Der erste, der sie bei der Kriegsführung verwandt hat, ist aller Wahrscheinlichkeit nach König Sverre, und es gereicht seinem Feldherrntalent sehr zur Ehre, dass er es verstanden hat, sie zu benutzen. Ja, dass er sogar unter den Bewohnern der Hochlande ein Schneeschuhläuferkorps gebildet hat. In der Schlacht bei Oslo im März 1200 befiehlt König Sverre bei der Musterung auf dem Eise Paul Belte und seiner Hochländerschar, ihre Schneeschuhe und Stäbe zu ergreifen, die Schneeschuhe zu besteigen und die Reihenberge hinaufzulaufen, um die Stärke des Feindes zu untersuchen. Aus den Worten geht deutlich hervor, dass diese Schar mit Schneeschuhen zum Kriegsgebrauch ausgerüstet gewesen ist. In Klammern Sverres Saga, Kapitel 163. Seit jener Zeit sind die Schneeschuhe gewiss sehr häufig von den Skandinaviern während ihrer Kriegszüge benutzt worden. Aber auch hier tauchen die Lappen wieder auf. Ich will nur an jenen Lappen aus Finnmarken erinnern, der vor ungefähr 400 Jahren, so lautet die Erzählung, gezwungen wurde, eine Abteilung Russen als Wegweiser über das Gebirge zu dienen. Es war in der Nacht und er zog auf Schneeschuhen, die Fackel in der Hand, vor dem Feinde her, der in von Renntieren gezogenen Schlitten hinter ihm herkam. In blitzschneller Fahrt eilte er in der Finsternis der Nacht einem Abgrunde zu. Die Renntiere folgten ihm im vollem Galopp, und indem er selber voranging und freiwillig den Todessprung tat, zog er das ganze Gefolge nach sich in die Tiefe. Einer anderen Sage zufolge soll er am Rande des Abgrundes Halt gemacht und nur die Fackel hinabgeworfen haben, worauf denn die Russen, die dem Fackelschein folgten, in der Tiefe verschwanden. Noch eine andere Sage berichtet, dass es keine Russen in Schlitten, sondern Schweden auf Schneeschuhen waren, die er in das Verderben führte. Diese Sage wird im Tysfjord im Nordland in die Zeit Friedrich III., ca. 1650 verlegt, ins Nasen im Drontheimschen, in die Kriege mit Karl dem VII. Auch als Soleur kennt man die Sage. Wie dem auch sein mag, überall ist es ein Lappe auf Schneeschuhen, der in den verschiedenen Formen dieser Geschichte wiederkehrt. Hieraus ist zu ersehen, dass die Lappen auch zu jener Zeit als Schneeschuhläufer großes Ansehen genossen. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden in Norwegen besondere Schneeschuhläuferkompanien errichtet, die jeden Winter ihre Übungen abhielten. Und die Erzählung von der Österdalschen Schneeschuhläuferkompanie wird sicher jedem Norweger bekannt sein. Außer in Skandinavien sind die Schneeschuhe in Finnland seit den ältesten Zeiten gebräuchlich gewesen. Dies geht ganz deutlich aus dem 13. Gesang in der alten finnischen Dichtung Kalevala hervor, wo Lemminkäinens Jagd auf Schneeschuhen auf den Hiisi-Hirsch in sehr poetischer Weise geschildert wird. Der Anfang lautet, Zitat, jetzt mein Spieß ist scharf und zugespitzet. Alle meine Pfeile sind bereit. Auch gespannt die Sehne meines Bogens. Nur die Schneeschuhfell bekleidet fehlen mir noch für die Fahrt. Zitat Ende. Sehr bezeichnend ist es auch, dass hier von fellbekleideten Schneeschuhen im Plural die Rede ist und dass Lemminkäinen, wie im zweiten Vers geschildert wird, zu einem Lappen, zu dem schönen Kölpi aus Lappland geht, um sich von ihm ein paar gute Schneeschuhe anfertigen zu lassen. Hiernach scheint es also, dass auch die Finnen die Lappen zu Lehrmeistern gehabt haben. Diese Dichtung ist in ihrer jetzigen Form von verhältnismäßig spätem Datum. Da stammt sie möglicherweise schon aus dem 12. und 13. Jahrhundert. In Russland finden wir die Schneeschuhe außer bei den Großrussen, den Letten und einem Teil der Polen auch bei sämtlichen finnischen Völkern bis an die Wolga hinab. Bei den Permiern werden sie von Herbenstein im Jahre 1549 erwähnt. Rerum Moskow Commentaria. In Asien finden wir die Schneeschuhe über den ganzen nördlichen Teil, nördlich von dem großen Steppen- und Wüstenzug bei sämtlichen Völkern. Nach den Mitteilungen, die mir Kapitän A. Jakobsen gemacht hat, werden sie bei den Golden, Gilyaken und Ainos merkwürdigerweise hauptsächlich bei der Fahrt auf Hundeschlitten benutzt. Fußnote: Bei Touren in den Wald werden dagegen vornehmlich Truger benutzt. Ende der Fußnote. Der Kujurer, Kutscher, sitzt quer über seinem schmalen Schlitten und stützt sich mit den Beinen, unter denen er Schneeschuhe hat. Jakobsens Kutscher erzählte ihm, dass die Tungusen sich der Schneeschuhe zuweilen bedienen, dass sie sich, auf denselben stehend, von Renntieren ziehen lassen, indem sie in der linken Hand einen Riemen halten, der an dem Renntier befestigt ist, während sie mit der rechten steuern. Etwas Ähnliches muss nach der japanischen Zeichnung die Nordenskjöld in seiner Vega-Reise, 2. Band, Seite 107 wiedergibt, auch bei den Ainos-Sitte sein. Fußnote: Hierzu ist indessen zu bemerken, dass die Ainos keine zahmen Renntiere haben. Folglich muss hier eine Verwechslung mit einem anderen nordasiatischen Volk, das Renntiere hält, vorliegen. Ende der Fußnote. Wie mir Professor Fries erzählt, sollen auch die Lappen die Renntiere zuweilen auf diese Weise benutzen. Er hat in seinem Buch Laila eine Schilderung davon gegeben. Doch kann, wie man ihm sagte, dies Kunststück nur von den tüchtigsten und gewandtesten Schneeschuhläufern ausgeführt werden. Wie man sieht, führen die Aufklärungen über das Schneeschuhlaufen, die wir in der Literatur finden, nicht sehr weit zurück. Etwas weiter gelangt man, wenn man seine Zuflucht zu der vergleichenden sprachwissenschaftlichen Methode nimmt, wenn sich derselbe Name für Schneeschuhe bei jetzt weit voneinander getrennt lebenden Völkerstämmen findet, muss eine Wahrscheinlichkeit vorhanden sein, dass diese Völkerstämme einmal nahe beieinander wohnten oder sogar ein Volk gebildet haben. Mein Freund, der Bibliotheksamanuensis Andre M. Hansen, hat mir in dieser Hinsicht einen nicht zu unterschätzenden Beistand geleistet. Er hat unter anderem in sehr schwer zugänglichen Schriften nach den Namen geforscht, welche die Schneeschuhe in den Sprachen der verschiedenen nordasiatischen und nordeuropäischen Völker haben. Diese Untersuchungen haben durch bloßes Zusammenstellen der Namen zu sehr interessanten, wenn auch nicht entscheidenden Resultaten geführt, die ich gern in ihrer ganzen Ausdehnung hier wiedergeben möchte. Das Thema ist aber von zu spezieller Natur, deswegen will ich mich damit begnügen, das Wichtigste dieser Untersuchungen anzuführen. Wir haben oben gesehen, wie unsere alten mythologischen Berichte und Sagen darauf schließen lassen, dass wir gleich anderen europäischen Völkern die Kunst des Schneeschuhlaufens wahrscheinlich von den Lappen erlernt haben. Untersuchen wir nun aber unsere Benennungen für Schneeschuhe, so können wir nichts Lappisches daran finden. Ski sowie Ander, schwedisch Skida und Andor müssen beide echt arischen Ursprungs sein. Sie sind wahrscheinlich gleichzeitig mit der Einführung der Schneeschuhe von alten Wortstämmen abgeleitet worden. Wenden wir uns anderen arischen Sprachen zu, so finden wir auf Russisch Bysia, auf Polnisch Bizwa, auf Lettisch Lusches. Auch diese Wörter müssen arischen Ursprungs sein, wenngleich sie auch nichts mit den skandinavischen Benennungen gemein haben. In Bezug auf den skandinavischen Zusammenhang der Schneeschuhbenennungen kommen wir mit diesen arischen Sprachen kaum weiter als bis zu einem negativen Resultat. Wir sehen uns da der schwierigen Aufgabe gegenübergestellt, die Schneeschuhe auf den unbekannten und unsicheren Wegen der finnisch-ugurischen und sibirischen Sprachen zu verfolgen. Beginnen wir bei unseren Nachbarn, den Lappen. So finden wir bei ihnen die Worte Saavek, fellbekleideter Schneeschuh, und Golas, längerer, unbekleideter Schneeschuh. Die Finnen haben mehr Benennungen, Hiiden und Suksi für Schneeschuh im Allgemeinen, Lyly und Kalhu für die linken, Sivaka und Putasma für die rechten Schneeschuhe. Hiervon ist Lyly dasselbe Wort, was für Fichtenholz gebraucht wird. Putasma bedeutet dasjenige, womit man ausschlägt. Es sind dies also abgeleitete Worte und infolgedessen von wenig Bedeutung für unser Thema. Kalhu ist regelrecht aus dem lappischen Golas umgebildet, das seinerseits wahrscheinlich dem russischen Golysia entlehnt ist, da das Wort unbekleidete, Golo, Schneeschuhe, Lysia, bedeutet. Nach dieser Entlehnung zu urteilen, könnte es den Anschein haben, als ob die Lappen die Benutzung der unbekleideten Schneeschuhe von den Russen erlernt hätten, aber dies ist doch wohl sehr zweifelhaft. Saavek und Sivaka gehören zweifelsohne zusammen und sind wahrscheinlich erweiterte Formen von Suksi, welches die einzige ursprüngliche finnische Benennung für Schneeschuhe ist. Diese Annahme erhält eine Bestätigung, wenn wir uns südwärts zu den übrigen Zweigen der baltischen Finnen zwischen dem Ladoga und Litauen wenden, zu den Woten, Wespen, Esten und Liven, bei denen wir die Schneeschuhbenennungen Sushi, Suksi, Suks und Soks finden. Dass sich das Wort nach verschiedene Richtungen erweitert hat, spricht dafür, dass es das gemeinsame Erbe aus einer Zeit ist, in welcher diese Finnen ein Volk bildeten. Aber die Möglichkeit einer späteren Entlehnung ist doch nicht ganz ausgeschlossen. Wenden wir uns indessen weiter nach Osten, so gelangen wir durch ungefähr 1000 Kilometer russischer Bevölkerung zu den nächsten Verwandten der Ostseefinnen, den Wolga-Bulgaren. Wenn wir hier bei den Mordwinen neben der Form Tok dasselbe Soks wieder treffen, so muss die Annahme berechtigt erscheinen, dass die Soks, Ski, bereits gebraucht wurden, als die Wolga-Bulgaren und die baltischen Finnen noch nicht getrennt waren. Wir können auch ganz sicher annehmen, dass Tok dasselbe Wort ist wie Soks, da S und T bekanntlich eine große Neigung haben, ineinander überzugehen. Wahrscheinlich ist es wohl auch, dass der Stamm Kok in Koklaske, der Name für Schneeschuhe bei den Tscheremissen, dem anderen Zweig der Wolga-Bulgaren, den gleichen Stamm hat wie Tok. Diese Möglichkeit wird weiter unten bekräftigt werden. Damit haben wir schon ein wahrscheinliches Alter von mindestens 1700 Jahren für die Schneeschuhe nachgewiesen, indem nämlich die gemeinsamen entlehnten Benennungen aus der Zeit, als diese Stämme zusammen waren, älter sein müssen als altnordische und gotische. Mit völliger Bestimmtheit können wir jedoch die Möglichkeit einer in späterer Zeit geschehenen Entlehnung noch nicht zurückweisen. Die großrussische Bevölkerung, welche die Trennung bildet, besteht im Wesentlichen aus Finnen, die erst in den letzten 600 Jahren slawisiert sind. Und die Wolga war schon zu sehr früher Zeit ein stark befahrener Verkehrsweg. Verfolgen wir indessen den Stammbaum weiter aufwärts, so finden wir bei dem nächsten Seitenzweig, dem permischen oder biarmischen, unter anderen scheinbar isolierten Schneeschuhbenennungen bekannte Stämme in Namen wie Artak bei den Permiern, wo der Stamm Tak ganz deutlich dasselbe ist wie die mordwinsche Zweigform Tok und Kok bei den Syrjänern in dem Worte Kört, Kok. Dieses Kok ist dasselbe wie dasjenige, welches wir in Koklaske bei den Tscheremissen fanden. Hierdurch sind wir wieder eine bedeutende Strecke weiter hinauf in die Urzeit des finnischen Stammes gelangt. Bedeutend weiter aber kommen wir, wenn wir tief im Innern Sibiriens bei den Ostjaken, die dem ugurischen Hauptzweig angehören, abermals auf das Wort Tok stoßen. Hiernach mussten die Schneeschuhe also schon in Asien bekannt sein, ehe sich der asiatische Völkerstamm in Finnen und Ugra geteilt hatte. Und dies muss lange vor unserer Zeitrechnung geschehen sein. Weiter zurück können uns die Untersuchungen der finnisch-ugrischen Sprachen kaum führen. Wenn wir indessen unsere Wanderung östlich über Sibiriens Schneefelder fortsetzen, so stoßen wir auf viele fremdklingende Benennungen für die Schneeschuhe, bis wir plötzlich bei den beiden samojedischen Stämmen, den Karagassen und Sojoten im südlichen Sibirien, die Formen Hok und Kok wiederfinden. Gehen wir noch weiter östlich, so treffen wir bei den Tungusen im östlichsten Sibirien wohlbekannte Wortstämme in Suksylta oder Soksalta, bei den Golden Suksilde, bei den Manikow-Tungusen und Huxille, bei den Kondogiri-Tungusen. In dem ersten Teil dieser Wörter Suk oder Sok, das bei dem letztgenannten Völkerstamm in Huk übergegangen ist, werden wir ja, wie Castren bereits angedeutet hat, direkt auf Suks zurückgeführt, auf das Wort, mit welchem wir unsere Wanderung bei den baltischen Finnen begannen. Hier, wenn nicht schon früher, erhalten wir die direkte Bekräftigung, dass Suk dasselbe Wort sein kann wie Kok, indem wir sehen, dass Suk in Suksilde in Huksille übergegangen ist. Bei den Karagassen fanden wir außerdem die Form Hok und bei den Sojoten Kok. Und damit ist ja der Übergang gegeben, denn es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Formen dieselben sind. Fußnote: In dem Worte Suataka, das bei den Mandschuren, dem südöstlichen Seitenzweig der Tungusen, Schneeschuhe bedeutet, finden wir möglicherweise denselben Stamm Tak wie in der Form Tok bei den Motwinen und Ostjaken und die Form Artak bei den Permiern wieder. Ende der Fußnote. Wie aber ist es zu erklären, dass so weit getrennte Völkerstämme wie die finnischen Stämme an der Ostsee und die tungusischen Stämme am stillen Ozean, die durch ein Viertel des Umkreises der Erde getrennt sind, dieselbe Benennung für die Schneeschuhe haben? So schwierig die Beantwortung dieser Frage auf den ersten Blick erscheinen mag, so liegt doch die Erklärung nahe genug, wenn man die Wanderungen dieser beiden Hauptstämme ins Auge fasst. Beide müssen nämlich, soweit wir wissen, aus der Gegend um Baikal und dem Altai-Gebirge gekommen sein. Aus dem Umstande, dass man bei den Quellen des Jenisei und des Ob eine ganze Reihe von Ortsnamen findet, die sich nur aus dem finnischen Wörterschatz erklären lassen, hat man geschlossen, dass die Finnen hier gewohnt haben müssen. Die Tungusen ihrerseits sind von den Jakuten und Mongolen östlich und nördlich von ihrem ursprünglichen Wohnsitz vertrieben worden. Hierdurch werden wir also direkt in eine ferne Zeit zurückgeführt, in der die finnisch-ugrischen und die tungusischen Stämme in der Gegend des Altai-Gebirges und bei Baikal Nachbarn waren. Hier müssen wir deswegen aller Wahrscheinlichkeit nach dem Ursprung von Suks für Schneeschuh suchen. Hier haben diese Völker jedenfalls die erste Anwendung derselben gelernt. Hier wohnen auch noch heutzutage Karagassen und Sojoten, deren Bezeichnungen für Schneeschuhe dementsprechend sind. Hiermit haben wir die größten der Hauptgruppen untersucht, auf welche die Benennung der Schneeschuhe zurückgeführt werden können. Gehen wir indessen weiter und vergleichen wir die übrigen sibirischen Namen für Schneeschuhe, so werden wir noch zwei Gruppen finden, die uns beide auf denselben Ausgangspunkt zurückführen. Die eine dieser Gruppen ist hauptsächlich bei den Samojeden am Ob in den Wörtern Tolz, Told, Tolde und Toldö repräsentiert. Fußnote: Wie weit das samojedische Wort Tudo und Tuta dasselbe Wort ist, müssen wir dahingestellt sein lassen. Ende der Fußnote. Dieselben Wörter finden wir in dem goldischen Sok, Solta oder Suk, Sylta und dadurch in dem tungusischen Wort Suk, Silde und Huk Sille. Ja, wahrscheinlich sogar in dem A-Sil des Jenisei-Ostjaken wieder. Solta kann zu Tolda verändert sein und dies wieder zu Toldö, während Sylta in Silde und weiter in Sille und Sil übergegangen ist. Um uns zu erklären, wie die so weit voneinander getrennten Stämme der Ostjak-Samojeden und Tungusen dieselbe Benennung für Schneeschuh haben können, müssen wir uns wieder nach dem Altai-Gebirge und der Gegend um Baikal wenden, da man annimmt, dass alle Samojeden früher auf diesem Wege zu ihren jetzigen Aufenthaltsstätten gelangt sind. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jessi des Rosslau im September 2024.